doch sie mit dem Strick im Wald zu sehen. Deine Crew wird gerne rappen, doch wird grad von mir gequält. Du lässt dir Lines deiner Lieblingsrapper auf den Arm stechen. Mann, ich sterbe in der Sonne und lebe in der Grabstätte, Nutte. Rapper Stuttgart ist ein riesiger Witz, aber James Shanken kommt und jetzt wird hier gefickt. Mein jüngster Freund ist die Glock 17, meint den Süden, denn sonst gibt's Mord. Meine Texte sind kein Sprichwort, doch darauf kannst du Gift nehmen. Aus dem Kopf wachsen Hörner, ich koch Crack in Teufels Küche. Ich sorg für geilen Sound und bei dummen Teufel Brüche. Du hast Angst, mich zu betteln, ich seh's in deinem Gesicht, du Gang. Schlag dir den Hammer an den Kopf, als wär ich Triple H. Sturmmaske, Folterkeller, du rappst Pass a cappella. Du gehst auf die Bühne mit nem Mic und ich mit nem Messer. 666, pump die Tracks, Tracks, Tracks. Mein Tape ist ein Slasher-Movie, VHS. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, du seist ein Star, hau, doch sag das meiner Garn. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, ich töte wahllos, doch sag das meiner Garn. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, du seist ein Star, hau, doch sag das meiner Garn. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, ich töte wahllos, doch sag das meiner Garn. Fick die Außenwelt, ich chill seit Ewigkeiten drin. Du bist ein Hinterwäldler und ich ein scheiß Pimp. Hasse Rap, hasse dich, hasse jeden deiner Freunde. Ich bringe deutschen Rap um und ihr alle werdet Zeuge. Fragt nach Feature, ich lehn ab, deine Crew geht auf den Sack. Denn ihr macht, was jeder macht, trennt Balken, dummer Spaß. Du wärst gerne so wie ich, nur um einmal cool zu sein. Doch das ist halt unmöglich, denn du bist schwul und scheiße. Ich werde aggressiv, weil keiner von euch flexen kann. Rap ist eine Seuche und ich bringe die Pest ins Land. Bitch, ich baue mir nix auf, doch hebe Gräber aus. Sag, du bist fly, ich verwandel mich zur Fledermaus. Rap, was du willst, aber morgen juckt's keinen. Denn du bist wie jedes Subgenre nur ne Modeerscheinung. Oldschool ist im Arsch, verkehrte Kreuze und Hörner. Internet represent, deutschen Rap machen Mörder. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, du seist ein Star, hau, doch sag das meiner Garn. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, ich töte wahllos, doch sag das meiner Garn. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, du seist ein Star, hau, doch sag das meiner Garn. Der Teufel ist mir nah, hau, der Teufel ist mir nah. Du meinst, ich töte wahllos, doch sag das meiner Garn.